wenn du mir nicht den Koffer lässt, so sollst du auf kein Hochzeitsfest auch nicht spazieren gehen. Ach ja, nun lasset mir den Koffer. Da hab ich nun den kleinen Affen. Ich will dir keinen Fisch, mein Rock, nach Itzka weiter schaffen. Ich kann mich leicht dazu verstehen. Du sollst auch nicht ans Fenster treten und keine 10 vorübergehen. Ach, dieses, doch seid nur gebeten und lasset mir den Koffer stehen. Du sollst auch nicht von meiner Hand ein silber oder goldenes Band auf deine Haube kriegen. Ja, ja, nur lasst mir mein Vergnügen. Du loses Liesken, du, so gibst du mir denn alles